Uns fällt an dem Würzburger Abt noch manch rätselhafter Zug auf. Wie konnte sich dieser grundgelehrte Mann nur einreden, mit einem so ungewöhnlich plumpen Betrug die Welt hinters Licht führen zu können? Seine Mystifikation war ja so leicht zu durchschauen, dass sozusagen schon bei der Geburt das Kind von Hinz und Kunz als ein Wechselbalg erkannt wurde. Und das Unverständlichste, Trietheim hat viele gelehrte Freunde, er gehörte dem Humanistenkreise an, dessen Glieder ein Konrad Zeltes im Jahre 1491 zu der gelehrten rheinischen Sodalität vereinigte und die untereinander in der von Trietheim erfundenen Geheimschrift verkehrten. Keiner der Freunde, denen Trietheim doch zuerst von seiner Entdeckung des Hunibald Kunde gegeben haben wird, hat ihn gewarnt und auf die Unechtheit des Machwerkes aufmerksam gemacht. Oder sollten ausgerechnet die gelehrten Freunde Trietheims so vernagelt gewesen sein, die so leicht zu durchschauende Mystifikation nicht zu erkennen? Wir brauchen uns jedoch den Kopf nicht weiter zu zerbrechen, denn wir haben den leitenden Faden bereits in der Hand. Trietheim hatte Pech. Sein Hunibald war eine verunglückte Fälschung, wie es die konstantinische Schenkungsurkunde war, das heißt, es ergab sich im Verlaufe der universalen Geschichtsdichtungsaktion, bei der unser Würzburger Abt tatkräftig mitgewirkt hatte, dass die ganze trojanische Abstammungsdichtung fallen gelassen und notgedrungen nach Möglichkeit aus dem historischen Roman wieder ausgemerzt werden musste. Eine Operation, die dem Spezialisten auf dem trojanischen Gebiete Trietheim den Hals kostete. Trietheim, ein Genosse der großen Aktion. Hier liegt die Lösung der vielen Rätsel, die der Fall Trietheim der historischen Forschung aufgegeben hat. Der fromme Theologe konnte sich in seinem Gewissen beruhigt fühlen, denn er arbeitete wie Hunderte und Aberhunderte seiner geistlichen Genossen im Dienste einer Idee. Er trachtete ja nicht nach Erlangung persönlicher Vorteile irgendwelcher Art, ließ sich nicht von irgendeinem subjektiven Motive zu seiner Tat verleiten, sondern er schaffte als uneigennütziger Arbeiter an einem Werke, das der ganzen katholischen Kirche dienen sollte. Im Verlaufe des erdichteten Geschichtsromans das gesetzmäßige Walten der göttlichen Gerechtigkeit anschaulich darzustellen. Der hohe, überindividuelle Zweck heiligt meine Mittel. So konnte sich ein Trietheim beschwichtigend und rechtfertigend zurufen und dem bohrenden Stachel des Betrugs, denn dass sein Tun Betrug und an sich verwerflich sei, hat er gewusst, die Spitze abbrechen. Wir müssen jetzt den Blick wieder von den Humanistenfälschern weg und auf die Gesamtmasse der bisher besprochenen mittelalterlichen Fälschungen richten. Dass alle die schon von der Forschung aufgedeckten und dann noch durch unsere Untersuchungen neu ans Licht gezogenen Fälschungen keine praktischen, sondern gelehrte Machinationen darstellen, dafür wurde in jedem Einzelfalle der Beweis erbracht. Diese urkundlichen und literarischen Fallstücke aus dem Mittelalter können jedoch unmöglich für isolierte, unabhängig voneinander in den verschiedensten mittelalterlichen Jahrhunderten fabrizierte, gelehrte Machwerke angesehen werden. Alle Falsifikate stammen vielmehr aus einer Werkstatt, sind Resultate einer großen Aktion. Der Beweis ergab sich uns aus der immer wieder gewonnenen Erkenntnis der gleichartigen Fabrikationsweise der untersuchten Stücke, aus der gleichfalls immer wieder konstatierten, absolut gleichen und absolut unmöglichen Psychologie der hinter diesen Stücken stehenden Schreiber. Ferner aus dem merkwürdigen Walten des Zufalls bezüglich des Verlustes fast aller Originale und gemeinsamen Vorlagen, sowie endlich aus dem Vorhandensein der gefälschten Papstregister in Verbindung mit dem gänzlichen Mangel weltlicher Register und Archive. Gleichartige Psychologie im Sinne von epidemischer Schwachsinnigkeit, gleichartige Mache, der Verlust fast aller Originalstücke und der Mangel weltlicher Register werden nur erklärbar durch die Annahme des planvollen Handelns einer zielbewusst strebenden und organisatorisch eng verbundenen Fälschergenossenschaft. Und diese Genossenschaft besaß, wie wir erkannten, in der römischen Kurie ihr Haupt, ihre Zentrale. Die Frage nun, wann war die Genossenschaft am Werke, findet sehr leicht ihre Beantwortung durch folgende Erwägung. Die Aktion kann nicht etwa schon im 8. oder im 10. oder 12. Jahrhundert vor sich gegangen sein. Wollte man die Unternehmung in diese frühen Jahrhunderte setzen, so wäre man gezwungen, die große Masse der Falsifikate aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert auf eine spätere, zweite Aktion zurückzuführen. Diese Annahme einer späteren zweiten Aktion wird nun aber durch die Tatsache, dass alle die späteren Falsifikate durch ihre Mache, durch die Psychologie der Schreiber und so weiter ganz dieselbe Fabrikmarke aufweisen wie die früheren Falschstücke, als widersinnig und unmöglich verworfen. Es kann nur eine einzige universale Geschichtsfälschungsaktion stattgefunden haben, und zwar muss diese Aktion zeitlich ins Ende des Mittelalters verlegt werden. Maßgeblich für diese Zeitfixierung sind zwei Umstände. Erstens, dass die nach gleichem Fabrikationssystem hergestellten pseudohistorischen Geschichtsquellen zeitlich bis an die Schwelle der Neuzeit und in Nachzüglern sogar darüber hinaus reichen. Und zweitens, dass gerade in dieser Epoche die große Flut der humanistischen Geschichtsfälschungen aufsteigt. Diese Erscheinungen bedingen sich gegenseitig, das heißt, die universale Geschichtsfälschungsaktion geht in der Gestalt der Geistesbewegung einher, die wir mit dem Namen Humanismus oder Renaissance belegen. Beide Bewegungen sind eins. Die Renaissance ist nicht nur eine Wiedergeburt des Altertums, sondern auch eine Neugeburt des Mittelalters. Ein viertes Heft wird Nachträge, Ergänzungen und Erläuterungen bringen. Es wird durch Beweise aus der mittelalterlichen Rechtsgeschichte und durch den Nachweis der Verfälschungen auch römischer Quellen, zum Beispiel Tacitus, ferner durch die Aufdeckung der Künstlichkeit der mittelalterlichen Schriftentwicklung die universale Geschichtsfälschungsaktion von neuem Standpunkten aus beleuchten und bekräftigt werden.